Viertes Lichtbild. Ein Lichtbild mit vier Einzelbildern. Oben links das Zusammentreffen mehrerer Sternachsen, Spiralachsen im Sternenraum, der Entstehungspunkt eines Atoms mit einem vielfachen Kern und mehreren Atomen, gleichzeitig auch der Punkt, der eine zur Wiedergeburt bereite Seele anziehen kann. Die Seele ist ein das All empfindender Spannungskomplex. Unten links ein Atom, Bild des Kräftespiels während der Entstehung. Oben rechts ein Seelenatom, bestehend aus den einzelnen Sternachsen und Sternoberflächeneinflüssen. Nähe und Ferne der Elektronen ist durch die Winkel, in denen die Spiralachsen sich trafen, bedingt. Unten rechts ein Atom, in der Mitte der Kern rund um die kreisenden Elektronen, gleichzeitig das Bild eines Sonnensystems. In der Mitte die Sonne, rund um die Planeten, alles schematisch dargestellt. Alle diese in Hunderten von Vorträgen seit 1924 gezeigten Lichtbilder bringe ich hier zum Abdruck, um einerseits nach jeder Richtung das Bild zu klären und um andererseits zu beweisen, dass ich auf die Ergebnisse der experimentell forschenden Wissenschaft zu warten nicht nötig habe. Sie kann nur bestätigen, was ich vorher schon fand. Darin liegt aber ja gerade das Wunderbare, dass das Ergebnis sich Schritt um Schritt als dasselbe beweisen wird, so viel weiter die Wissenschaft vordringen wird, obgleich der Forschungsweg ein verschiedener ist. Die Wissenschaft experimentiert und rechnet und zieht daraus ihre Rückschlüsse. Ich kam auf mehreren Wegen früher dahin, wo sie erst später hinkommt. Und meine Forschungswege sind die germanischen Runen, die alten germanischen Märchen, die im Volke noch vorhandenen alten Runenworte, Sitten und Gebräuche und eine zeitlich und sachlich klare Schau aufgrund des Erbgutes in meinem Körper und in meiner Seele. Dass meine allseitigen Studien weiter notwendig waren, um ein Resultat zu zeitigen, ist klar. Wenn nun die Wissenschaft meine Forschungswege ablehnt, sie kann das, dass meine Forschungswege nicht unsicherer sind wie die der Wissenschaft, sondern viel sicherer und trotzdem, dass ich nur nebenher, neben meinen Tagesaufgaben, mich meinen Forschungen widmen konnte und kann, dennoch viel schneller zum Ziele führen, bewiesen meine Vorträge schon 1924 und das, was aus Band 1 und 2 der Marvel-Runenbücherei die Runenübenden überall schon als klare Erfolge erlebt haben. Ich bringe nun, um noch weiter das, worum es sich dreht, Leserinnen und Leser klarzumachen, ein weiteres Bild, das vor allen Dingen zeigen soll, wie sich ein Atom mit zwei Kernen und zwei Elektronen bildet. Ich muss dieses Bild bringen, weil es mir in meinen Vorträgen viel leichter war, in weiteren Erklärungen die Einzelheiten zu besprechen, was hier nicht möglich ist. Weiter gehe ich nun zu den die ganzen Fragen behandelnden Punkte über. Die Geburt des Stoffes. In dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts war es, als mir die Erkenntnis wurde, dass die Elektrizität, mit der die Technik heute arbeitet, im Grunde genommen nur eine Elektrizität der Oberfläche der Dinge ist und dass weiter das Wesen der Elektrizität auf der gegenseitigen Empfindung der Dinge und Stoffe und Räume, auf die gegenseitige Wirkung der Dinge aufeinander beruht. Weiter wurde mir klar, dass eine jede Form, die von der Kugelform irgendwie abweicht, eine mindestens zum Teil zerstörende Auswirkung ausstrahlen muss. Dass aber eine schaffende, fortbildende Auswirkung von der Oberfläche oder der Innenfläche einer Kugel und von ihrem Mittelpunkt ausgehen können. Da nun ein Abfließen der Oberflächenkraft der Kugel, des Himmelskörpers, schon alleine durch ihre eigene Umdrehung und ihre Fortbewegung vor sich gehen musste, musste die Oberflächenkraft der Kugel in Spiralform abwandern und außerdem musste die Auswirkung des Durchmessers der Kugel und der damit zusammenhängenden abfließenden Wellenlänge in den einzelnen Spiralabschnitten im Verhältnis stehen zu der Länge der Spiralachse. Diese Spiralachse aber erstreckt sich von dem Mittelpunkt der Kugel bis zu dem Punkt, an dem sich die Spiralachse mit der Oberflächenspirale der Kugel trifft. Die Spiralachse hat ihre Wurzel im Mittelpunkt der Kugel. An dem Treffpunkt der Spirale mit der Spiralachse bildet sich der Atomkern, und zwar bestehend aus dem Teil des Achsenstrahls, das nun abgetrennt wird von dem Achsenstrahl. Dieses Teilchen des Achsenstrahls formt sich zum Atomkern. Das Teil der Spirale aber, das hier so nahe dem Achsenstrahl kam, dass die Vereinigung nahe bevorstand, kann seine wirbelnde Bewegung nicht aufgeben, sondern muss sie fortsetzen. Fortsetzen um den nun aus dem Achsenstrahlteil gebildeten Kern. So entsteht ein Kraftstrudel, ein Spannungsfeld, das Atom, in dem die Elektronen aus dem abgerissenen Spiralenteil sich bildeten. In dem Atom setzt also die einstmals von dem Himmelskörper kommende Spirale, umgebildet zu einem Elektron oder zu mehreren Elektronen, ihre Bewegung fort. Diese Bewegung wird aber annähernd kreisförmig sein müssen, weil das Achsenstrahlteil, das zum positiv anziehenden Atomkern wurde, seine Bewegung nicht mehr fortsetzt. Wo Spiralachsenstrahl und Spirale so nahe zusammenkommen, dass die seitliche Bewegung der Spirale den Spiralachsenstrahl ablenken kann, ist der Punkt, an dem ein Atom sich bilden kann und muss. Wir nennen diesen Punkt Atombildungspunkt. An den Atombildungspunkten wandern ständig neu gebildete Atome ab. Die neu gebildeten Atome haben nun, da sie mit dem von ihrem Ursprungshimmelskörper abflutenden Empfinden keine Verbindung mehr haben und weil sie in sich etwas Neues haben, einen annähernd tellerförmigen Elektronenstrudel, auch ein vollkommen selbstständiges Empfinden der Umwelt. Damit beginnt ein Eigenleben der Materie im All, ein Eigenleben eines Spannungsfeldes, das wohl im All ist, aber den verschiedensten Einflüssen ausgesetzt ist. Ein jeder freistehender Himmelskörper hat nun um sich in großer Entfernung eine Sphäre, in der die Atombildungspunkte nebeneinander gelagert sind. Da von diesen Atombildungspunkten ständig neugeborene Atome abwandern, ist ein jeder freistehender Himmelskörper in weiter Entfernung mit einer Schicht freier, von ihm geschaffener Atome umgeben. Spiralachsenstrahl und Oberflächenspirale vereinigen sich im freien Weltenraum am Atombildungspunkt meistens zu einem Atom mit einem Proton und mit einem Elektron. Dieses Atom kennen wir als Wasserstoffatom, das nach Anschauung der alten und der neuen modernen Wissenschaft ja im Weltenraum überall am meisten verbreitet ist. Der Aggregatzustand des Himmelskörpers, die Rotationsgeschwindigkeit und seine Bewegung bedingen neben der Größe des Himmelskörpers die Wellenlänge der Spirale schon im Abfluten.